Im Vorfeld des Flugfestivals für Völkerfreundschaft Wonsan 2016 in der Demokratischen Volksrepublik Korea wurde ein neues Poster herausgegeben. Es hat im Hintergrund den Flugplatz Kalma, der als ein monumentales Bauwerk der Songun-Zeit in einem eigenartigen Stil rekonstruiert wurde. Gedruckt sind im oberen Teil als Zeichen der herzlichen Gastfreundschaft der Koreaner für die ausländischen Teilnehmer und Besucher die Schrift Herzlich Willkommen und das Emblem des Festivals. Es sind die Flugzeuge verschiedener Arten und Typen dargestellt, die am klaren Himmel mutig und geschickt die Flugtechniken demonstrieren. Unten stehen der Ort und das Datum des Festivals.